Erster der Herr sagt, man wird die Knochen der Könige von Juda nehmen. Auch die Knochen der Priester und Propheten. Man nimmt die Knochen der Leute aus Jerusalem. Man holt sie aus ihren Gräbern. Zweiter Mann wird die Knochen in die Sonne legen. Auch zum Mond und zu den Sternen. Die Leute haben diese geliebt und angebetet. Die Knochen werden nicht gesammelt. Man wird sie nicht begraben. Sie liegen wie Dung auf dem Feld. Dritter, die übrigen Leute werden lieber sterben als leben. Das sind die schlechten Menschen. Sie sind an allen Orten, wohin ich sie geschickt habe. Das sagt der Herr. Vierter, der Herr sagt, wenn man fällt, steht man wieder auf. Wenn man sich abwendet, kehrt man zurück. Fünfter, warum hat sich dieses Volk immer wieder abgewandt? Warum glauben sie Lügen? Sie wollen nicht umkehren. Sechster, ich habe gehört, sie reden Lügen. Keiner ist traurig über seine schlechten Taten. Keiner fragt, was habe ich getan? Sie sind weggelaufen, wie ein Pferd im Kampf. Siebter, der Storch am Himmel kennt seine Zeit zum Fliegen. Die Taube, Schwalbe und der Kranich wissen, wann sie zurückkommen. Aber mein Volk kennt die Gesetze des Herrn nicht. Achter, ihr sagt, wir sind klug. Wir kennen das Gesetz des Herrn. Aber Lügner haben es falsch geschrieben. Neunter, die klugen Leute werden sich schämen. Sie werden Angst haben und gefangen werden. Sie haben das Wort des Herrn nicht beachtet. Was ist ihre Klugheit jetzt wert? Zehnter, darum gebe ich ihre Frauen anderen. Ihre Felder gebe ich Feinden. Alle wollen nur Geld, jung und alt. Propheten und Priester lügen und betrügen. Elfter, sie wollen die Verletzungen meines Volkes schnell heilen. Sie rufen, Frieden, Frieden. Aber es gibt keinen Frieden. Zwölfter, sie werden sich schämen, weil sie schlimme Dinge getan haben. Aber sie schämen sich nicht mehr. Sie wissen nicht, was Scham ist. Darum werden sie fallen. Wenn ihre Strafe kommt, werden sie fallen, sagt der Herr. Dreizehnter, ich werde sie wegnehmen, sagt der Herr. Es gibt keine Trauben am Weinstock. Es gibt keine Feigen am Feigenbaum. Die Blätter sind trocken. Ich habe Feinde geschickt, die alles fressen werden. Vierzehnter, warum warten wir hier? Kommt, wir gehen in die starken Städte. Dort werden wir sterben. Der Herr, unser Gott, lässt uns sterben. Er gibt uns Giftwasser zu trinken. Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Fünfzehnter, warum warten wir auf Frieden? Es gibt nichts Gutes mehr. Wir warten auf Heilung, aber es gibt nur Angst. Sechzehnter, man hört die Pferde aus den Schnauben. Das Wirren der Pferde lässt das Land zittern. Sie kommen und fressen das Land. Sie fressen auch die Stadt und ihre Leute. Siebzehnter, ich schicke Schlangen zu euch. Es sind Nattern, die man nicht vertreiben kann. Sie werden euch beißen, sagt der Herr. Achtzehnter, wie kann ich fröhlich sein bei so viel Leid? Mein Herz ist sehr krank. Neunzehnter, hört. Mein Volk schreit laut aus einem fernen Land. Ist der Herr nicht in Zion? Ist ihr König nicht dort? Sie haben mich wütend gemacht mit ihren Götzenbildern. Zwanzigster, die Ernte ist vorbei. Die Obstlese ist zu Ende. Aber uns wurde nicht geholfen. 21. Mein Volk ist zerstört. Darum bin ich auch zerstört. Ich bin sehr traurig. Ich habe große Angst. 22. Gibt es keine Medizin mehr in Gilead? Gibt es keinen Arzt mehr? Warum wird meinem Volk nicht geholfen? 23. Ich wünschte, mein Kopf wäre Wasser. Meine Augen wären ein Brunnen voller Tränen. Dann würde ich Tag und Nacht weinen. Ich würde um die Toten meines Volkes weinen.